fahren wir zur Stadt hinaus, der Tambo schlägt und schwingt dazu den Takt. Aus einem Fenster wie mein blonder Schatz heraus, das wir von Freude hält das erste Land. Reicht mir die Hand und zum Abschied aus den Mund, Friede, Rotte und bleib gesund. Meine nicht so sehr, wenn ich dann wieder geht, besiegen wir den Herzensbund. Schatz, mein Schatz, frei weg mit warmem Schild, ziehen wir zum deutschen Wetter hin. Für Natur und uns nur mehr, und die Fahne scharf am Schwert, schützen Mann für Mann, ich nur deutschem Land. Marschieren wir zur Stadt hinaus, der Tambor schlägt, beschwingt das zu den Takt. Aus seinem Fenster wie mein blonder Schatz heraus, das wir vor Freude hält das erste Nacht. Reicht hier die Hand und zum Abschied muss den Mund, wie Osten bleibt gesund. Weil ich so sehr, wenn ich dann wiederkehrt, besiegen wir den Herzensbund. Mein Schatz, frei weg mit warmem Schild, ziehen wir zum deutschen Wetter hin. Für Adonis und zum Meer, und die Fahne scharf das Schwert, schütze Mann für Mann, ich aus deutschem Land.